Radio Schrottland auf 777 Kilowatt. Hey, was ist denn das? Sieht aus wie eine Fernbedienung. Oh, super. Ich drück gleich mal drauf. Wow, das ist ja sogar gleich mit eingebautem Fernseher. Mit so einem Männchen. Das kann rennen, springen. Boah, und Karate. Stark, ey. Hallo, ist da jemand? Na, ruhig, ich muss mich konzentrieren. Oh, wie ich sehe, haben Sie meinen Spieljungen entdeckt. Meine neueste Erfindung. Zack, bumm. Nächstes Level. Falls Sie es noch nicht wussten, junger Freund, vor Ihnen steht Graf Zacharias von Zitzewitz, der Erfinder der Tubensalami und anderer bedeutender technischer Neuerungen unserer Zeit. Ah, da sind Sie ja endlich. Mies, mach mal das Ding aus. Nein, das ist gemein. Ich muss doch noch speichern. Gib mir meinen Spieljungen wieder. Ach, lassen Sie doch den Kleinen noch ein bisschen spielen. Ich habe das Gerät doch extra zur Erziehung der Jugend erfunden, um sie vom Fernseher wegzulocken. Ah, das ist Ihnen auch glänzend gelungen. Na gut, da hast du ihn wieder. Klasse. Zack, bumm. Autsch! Der Spielejunge wird eine Sensation. In allen Geschäften wird er liegen und Millionen von Kindern werden damit spielen. Zweifellos eine glänzende Erfindung und genial. Nur leider gibt's die schon. Was? Nein, wirklich? Alle meine Erfindungen gibt es schon. Oder sie funktionieren nicht richtig, bis auf die Tubensalami. Und die schmeckt nicht. Aber sagen Sie, unter welchem Namen wird denn mein Spieljunge verkauft? Gameboy. Klasse Erfindung. Hey, ich hab's geschafft. Hier noch einer drauf und boing und zack und... Und jetzt ist er explodiert. Er ist explodiert? War wohl ein bisschen viel für ihn. Dann muss ich wohl schnell einen neuen erfinden. Vielleicht mit einem extra Bildschirm, einer Tastatur und einer Art Hebel an der Leine. Wir könnten sie Maus nennen und... Gibt's leider auch schon. Was? Und unter welchem Namen? Computer. Funktioniert aber auch nicht.